Schutz ist nötig, wenn man in Belgrad eine Parade machen will, eine schwule, eine stolze zumal. Wie war nochmal der Fachausdruck? Pride. Ja, sowas. Wissen Sie, ich bin jahrelang Direktor einer Strafvollzugsanstalt gewesen. Ich habe Verständnis für Schwuchteleien hinter Gittern. Lass uns verschwinden, bitte. Ihr seid frei und auch noch stolz auf sowas. Wisst ihr, wenn wir euch Schwuchteln und Lesben die Menschenrechte geben, kommen ja auf einmal alle bei uns an. Die Zigeuner beispielsweise, fügt dieser Herr aus der Genehmigungsbehörde hinzu. So haben Mirko, der schwule Hochzeitsplaner, und sein Lebensgefährte Radmilo ein Problem. Denn ohne den Schutz der Behörden werden Rechtsradikale bei der Gay Pride Parade ein Blutbad anrichten. Doch, da war doch noch die Hochzeit des kriminellen Kriegsveteranen und Sicherheitsexperten Limun und seiner Angebeteten Pearl. Ganz begeistert ist die von Mirko und Radmilo, und wenn Limun nicht die Sicherheit ihrer Gay-Pride-Parade übernimmt, lange Rede, Lysistrata, die mit dem Sexentzug beim nicht parierenden Mann lässt grüßen. Pearl hat die Hosen an. Du hast genug Scheiße angerichtet. Diese netten Leute werden hierbleiben, bis du dein Versprechen eingelöst hast, dass sie in Sicherheit sind. Limun, ein heterosexueller Serbe, hat nun ein Problem. Die Mitarbeiter seiner Sicherheitsfirma verweigern jeglichen Schwulenschutz. Deswegen wird Zrijan Dragojevits Film Parada kurz zum Roadmovie mit bizarren Bildern. Schwulenfeind Limun zusammen mit dem schwulen Radmilo und dessen pinkfarbene Mini Cooper, um Limuns alte Kriegsgegner vom Balkan für die Schutztruppe zu rekrutieren. Wie das gehen soll mit den alten Feinden? Eine Frage, die nur stellen kann, wer kein richtiger Mann ist. Sie reden über die, als wären sie ihre besten Freunde, aber sie haben gegen die Krieg geführt. Du verstehst das nicht, das ist wie... Wie es eben auch immer war. Verstehen kann das natürlich nur Limuns Kumpel aus den Kriegstagen. Es war im Sommer 1992 und wir haben aufeinander geschossen. Aber so richtig, wie Männer. Woher der extreme homosexuellen Hass auf dem Balkan kommt? Aus der Macho-Kultur, meint Regisseur Zrijan Dragojevic, der sich für die schwulen Rollen im Film viele Absagen der Schauspieler einhandelte. Parada spielt mit den kulturellen Phobien, den Klischees über Heteros und Schwule. Das Männerbündische beispielsweise zwischen den Kriegsveteranen wirkt alles andere als hetero. Und auch über das Erzmännliche in der Filmgeschichte muss ein Mann von Schrot und Korn wie Gangster Limun einiges lernen. Guckst du gern Filme? Alte wie Ben Hur. Aber Ben Hur ist ein reiner Schwulenfilm. Radmilo, der gerade gelernt hat, beim Trinken nicht den kleinen Finger abzuspreizen, dekliniert nun Limuns Lieblingsfilm auf etwas andere Weise durch. Denn Radmilo hat Drehbuchautor Gore Vidals Erinnerungen genau studiert. Also, als Ben Hur und Messala sich nach 15 Jahren wieder treffen, ist enttäuschte erotische Leidenschaft so offensichtlich, dass die Leinwand explodiert. Limun empört. Weißt du was? Du bist wirklich ein kranker Junge. All die Verständigung, Akzeptanz und Toleranz, auf die die Geschichte von Parada hinsteuert, wollen die schwulenfeindlichen Protagonisten natürlich nicht. Doch mit ein paar dramaturgischen Tricks bekommt Regisseur Zrijan Dragojevic den inneren Wandel seiner Macho-Figuren leidlich hin. Und wie sagt Radmilo doch? Wenn es um Liebe geht, sind Kriminelle und Schwuchteln gleich. Parada platzt förmlich vor skurrilem Humor, allerdings immer angesiedelt am Rande des Schreckens. Dass die Gay-Pride-Parade im Film am Ende stattfindet, ist die eine, die Happy-End-Seite der Medaille. Parada ist jedoch kein Feel-Good-Movie. Das Tragische, der Tod, sie bilden die andere Seite der Geschichte, denn einer wird am Ende von den schwulen Hassern totgeschlagen. Parada vollzieht eine überzeugende Gratwanderung zwischen Komödie und Tragödie. Nach außen hin grelle Komödie, die Klischees und sicher geglaubte Wahrheiten über Schwule und sogenannte wahre Männer en masse auffährt, um quasi darunter als Kontrapunkt den bitteren Geschmack der Realität spüren zu lassen. Tragikomödie eben. Für mich ist Humor Heilung, aber auch eine Waffe gegen die stumpfsinnige, mittelmäßige Welt, in der wir heute leben, meint Regisseur Zrijan Dragojevic. 6.000 Hooligans griffen 2010 die von 5.000 Polizisten geschützte Gay-Pride-Parade an. 2011 wurde die Parade ganz abgesagt. Dragojevics Film Parada war in Serbien und den anderen Balkanländern hingegen sehr erfolgreich. Ist das nun ein positives Zeichen, eines etwa, dass Kino die Realität ändern kann? Ein Satz mit einem großen Fragezeichen.